der Seite. Den meisten gelingt es, sich ihr zu widersetzen. Aber einige werden von ihr verzehrt. Bis nichts anderes bleibt als das absolut Böse. Hinter diesen Augen verbirgt sich nichts als Finsternis. Das sind die Augen eines Psychopathen. Sahen aus wie lebendige Tote. Die meisten nennen es Meth, kurz für Methamphetamin. Diese Droge macht wohl nichts halt. Ha ha ha!